Урок 17, упражнение 2, страница 66. Machen die Studenten die vierte Übung? Antwortet Anna auf die dritte Frage? Ist Peter im ersten Studienjahr? Studieren Sie schon das 17. Thema? Werden Sie die 6. Kontrollarbeit schreiben? Schreiben Sie die 2. Übung? Bilden Sie das 8. Beispiel? Sind die Wörter des 16. Textes schwer? Ist das der 7. Platz?